alle töten. Hey, an alle Russen. Hey, und dann hey an den Rest. We are the best. Tu ich als sag, was jeder weiß. ING Underdogs, das Tape ist heiß. Schanzerjacke, blau und weiß. Und trink jetzt eine Flasche und sauf den Scheiß. Ingolstadt 841, Bayerns Mittelpunkt. Auch in Bayern sagt Kind, fick dich, du Hund. Scheiß auf BMW, Mercedes, das ist purer Dreck. Mit meinem S8 habe ich jetzt Blut geleckt. Wir sind die Audi-Stadt, keine Gaudi-Stadt. Mach einen Witz über uns und wir hauen dich platt. Türken, Russen, Serben, alle auf einem Fleck. Wir verstehen uns gut, dafür gibt es kein Gesetz. Guck, ich schreib den Text und ich zeig Respekt an jede Schanzer-Crew, auch wenn ihr scheiße rappt. Auch die Junkies kommen hier auf den vollen Genuss. Hier gibt es silberne Ringe und den goldenen Schuss. Und die Volksfestmasse in den Rachen hinein. Sie wollen uns ausnüchtern, doch das lassen sie sein. Denn das ist ING, die Stadt, die keine Grenze hat. Du findest uns im Club oder hack ihr noch zum Kurs. An alle Deutschen, hey. An alle Türken, hey. An alle Russen, hey. Und dann hey an den Rest. We are the best. Tu ich als sag, was jeder weiß. ING Underdogs, das Tape ist heiß. Schanzerjacke, blau und weiß. Hol dir jetzt eine Flasche und sauf den Scheiß. Nennt uns Bayern eigenartig, aber echte Schanzer kennt ihr keine. Mach auf arroganten reichen Schnösel und du fängst dir eine. Denn hier kriegst du nur Respekt, wenn du auch loyal bist. Bist du eine Ratte oder Schlange, gibt's einen Arschtritt. Auch ohne Job mach ich Kasse wie ein Poker-Dealer. Ich bin nicht der King, ich halt die Asse wie ein Pokerspieler. Komm mir nicht mit Oberliga, das hier ist die Champions League. Audi RS6, MTM, der jeden besser. Mit du Youngs in dem Shit und dem richtigen Sound ist Ingolstadt in Zukunft wichtig und laut. Berliner Jungs im Rücken, Zecke Alpagan. Wir haben auch Respekt vor einem alten Mann. Wir sind keine Gangster oder Hero-Junks. Wir bauen überall Scheiß, du nur in Legoland. Schärfst dir hinter die Ohren oder ich schmier dir eine. Rap ist unser Hund und ich zieh die Leine. An alle Deutschen, hey. An alle Türken, hey. An alle Russen, hey. Und dann hey an den Rest, we are the best. Tu ich als sag, was jeder weiß. ING Underdogs, das Tape ist heiß. Schanzerjacke, blau und weiß. Hol dir jetzt eine Flasche und sauf den Scheiß. Bra, das war die Ingolstadt Hymne, Mann. Dieser Track geht an unsere Brüder aus Felixhofen, an die Papagei-Gangster, an Pius, Camosa, Goethe, Paulus, St. Monica, hier an die Innenstadt und natürlich an unsere Hund, an Holla Chas, Alter, Two Youngs, Holla Chas, Chis Biss, Alter, 2009, ihr Wichser!